Kapitel 7 Adverbien und Partikeln Modalpartikeln Übung 4 Neugierige Nachbarn Ergänzen Sie, hören Sie dann und vergleichen Sie. Hallo, Frau Meier, wie geht's Ihnen denn? Und da kommt ja auch die kleine Lisa. Na, du hast aber eine schöne Puppe. Haben Sie eigentlich schon die neuen Nachbarn kennengelernt? Nein? Die wohnen doch jetzt schon fast 2 Wochen hier. Dann kommen Sie doch morgen Nachmittag zum Kaffee zu mir, dann erzähle ich Ihnen alles. Sie haben morgen keine Zeit? Na, dann kommen Sie eben übermorgen.